Kapitel 21. Danksagung. Schau dir mit mir diese gewaltige Bibelpassage aus Psalm 100, 1-4 an. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Hervorhebung von mir, wie kommen wir in seine Gegenwart? Mit Danken und Loben. Es ist eine Wahl, Gott zu danken und zu loben in allen Umständen unseres Lebens, was uns zugleich in seine manifestierte Gegenwart bringt. Wenn Danksagung uns in seine manifestierte Gegenwart bringt, dann hält Jammern uns davon fern. Seit dem neuen Bund lebt der Herr in uns, und durch Danksagung und Loben verbinden wir uns mit seiner Gegenwart. Ich hatte einige prophetische Erfahrungen in meinem Leben, einschließlich solcher, bei denen ich in den Himmel aufgenommen wurde. In der geistlichen Welt gibt es Töne, Farben und Gerüche, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Unser Leben gibt Aromen in die geistliche Welt frei, die Dämonen entweder anziehen oder abstoßen. Diese Gerüche werden durch unsere Haltung und Taten, ja sogar unsere Gedanken, freigesetzt. Wenn wir in Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber Gottes Wort leben, werden Gerüche aus unserem Geist freigesetzt. All die bösen Gerüche und der Gestank, der von uns kommt, wird dämonische Aktivität anziehen, weil ihr Bereich jener von Dunkelheit und übelstem Gestank ist. Sie fühlen sich in solcher Art Atmosphäre wohl. Jammern und Murren lösen einen üblen Geruch in unserem Leben los, den du mit deiner natürlichen Nase nicht riechen kannst, aber die geistliche Welt riecht es sehr wohl. Viele Male wurde ich gefragt, kann der Teufel unsere Gedanken lesen? Das braucht er nicht, da wir ständig Gerüche freisetzen, und schon dadurch weiß er, was in uns vorgeht. Murren ergibt einen fürchterlichen Gestank, der dämonische Aktivität geradezu anzieht. Meiner Erfahrung und Meinung nach ist einer der schlimmsten Gerüche derjenige des Selbstmitleids. Wir müssen diesen Gestank unbedingt vermeiden. Aber es gibt auch erstaunlich angenehme Düfte, die von unserem Leben strömen und Dämonen vertreiben, aber Engel anziehen. Einer dieser Düfte ist der des Lobpreises und Dankes, besonders inmitten von Schwierigkeiten. Der Feind kann diesen wunderbaren Duft nicht ausstehen, er fühlt sich fürchterlich unwohl dabei und flieht. Die Bibel ist voller Verse, die uns auftragen, ein Leben in Dankbarkeit und Lobpreis zu leben, nicht nur in guten Zeiten, in denen wir alle Wünsche erfüllt haben, sondern immer. Es muss zu einem Lebensstil werden, damit Danken in jeder Situation unseres Lebens als automatische Reaktion aus unserem Herzen und von unseren Lippen kommt. Lass mich dir einige Verse zeigen, die das ganz deutlich machen. Kolosser 2,7 besagt: Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Uns wird nicht einfach aufgetragen, dankbar zu sein, sondern darin überfließend zu sein. Überzufließen bedeutet, mehr als genug zu haben. Schauen wir uns den nächsten Vers an, der ebenso sehr klar ist, Kolosser 4,2 sagt: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wie viele Christen sind ausdauernd im Gebet und doch ohne Danksagung? Das bewirkt, dass wir problemorientiert anstatt lösungsorientiert beten. Wenn wir unser Leben in einer radikalen Haltung der ständigen Dankbarkeit verbringen, dann verlagert sich unser Blickwinkel weg vom existierenden Problem hin zum vollendeten Werk am Kreuz. Danksagung und Lobpreis sind wie Waagschalen, sie müssen in Balance gehalten werden. Wenn du dein Gebet 7 nur mit Bitten verbringst, bist du außer Balance. Menschen sehen die Antwort auf ihr Gebet oft nicht, weil durch den Mangel an Dankbarkeit ihr Herz sie so sehr auf die Schwierigkeit blicken lässt, dass dadurch unbemerkt Unglauben in ihr Herz einziehen kann. Halte deine Waage im Gleichgewicht, indem du Gott immer zu dankst. Beginne deine Gebetszeit mit ausgiebiger Danksagung. Ich habe mir das vor vielen Jahren angewöhnt. Wenn meine Frau Debbie und ich gemeinsam beten, verbringen wir viel Zeit damit, für alles zu danken, was uns in den Sinn kommt. Ich könnte dir unzählige Geschichten über die Kraft des Dankens und die damit verbundenen erstaunlichen Wunder erzählen. Aber lass mich hier nur eins erzählen. Als Gott uns auftrug, von den USA nach Brasilien zu ziehen, hatten wir ein Haus in den USA, das wir verkaufen mussten. Wir hatten das Haus erst 7 Jahre besessen und mussten der Bank jeden Monat Kreditraten bezahlen. Als wir versuchten, das Haus zu verkaufen, stießen wir auf ein Problem. Der Immobilienmarkt in den USA war schlecht, da die Wirtschaft in einer Krise war. Wir haben unser Haus auf den Markt gebracht und 6 Monate lang schaute es niemand an. So zogen wir nach Brasilien, ohne dass das Haus verkauft war. Wir mussten dennoch monatlich unsere Raten bezahlen, obwohl wir nicht einmal in dem Haus lebten und auch kein Einkommen in den USA hatten. Wir hatten den Preis bereits 3-mal gesenkt, und wenn wir nochmals runtergegangen wären, hätten wir Geld verloren, was so viel heißt wie, monatlich Raten an die Bank zu bezahlen, obwohl kein Haus mehr da war. Als ich über den Hausverkauf betete, sprach der Herr durch 1. Thessalonicher 5, 16-18 deutlich zu mir, wo steht: Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er sagte: Du hast gebetet, aber dich nicht gefreut und bedankt. Gebet ist nur ein Teil, während die 2 anderen Teile Freude und Danksagung sind. Glaubst du, ich hätte dich nicht schon beim 1. Mal gehört, als du mich gebeten hast, das Haus zu verkaufen? Also beschloss ich in meinem Herzen, dass ich nicht mehr darüber beten würde, sondern entschied mich einfach dazu, mich zu freuen, zu danken und alles in den guten und mächtigen Händen des Herrn zu belassen. 2 Tage später wollten 2 Leute das Haus kaufen und boten an, den vollen Kaufpreis zu bezahlen, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise verhandelt wird. Die Frau, die das Haus kaufen wollte, unterschrieb den Vertrag mit der Auflage, das Haus überprüfen zu lassen und nur dann zu kaufen, wenn das Haus in Ordnung sei. Das ist in den USA üblich. Also ließ sie eine Firma kommen, die jedes Detail des Hauses inspizierte und mir eine Auflistung von nötigen Reparaturen zukommen ließ, was lächerlich war, da das Haus in gutem Zustand war. Sie sagte, sie würde das Haus nur kaufen, wenn ich alle gelisteten Dinge reparieren würde. Als ich mir die lange Liste anschaute, überkam mich momentan ein Gefühl der Frustration. Hätte ich alle diese Dinge erledigt, hätte ich Geld am Haus verloren. Entgegen meinem natürlichen Empfinden und jeder religiösen Regung weigerte ich mich, darüber zu beten, sondern marschierte stattdessen umher und bedankte mich für die E-Mail. Ich sagte, Herr, dein Wort sagt, dass ich mich für alles bedanken soll, daher werde ich deinem Wort gehorchen und dir weiter für diese schreckliche E-Mail danken. Der Makler, der in unserem Auftrag das Haus verkaufte, ließ eine Baufirma kommen, die schon während unserer Zeit im Haus Aufträge ausgeführt hatte, um ein Angebot für die Reparaturen einzuholen. Einige Tage später erfuhr ich in einer E-Mail den Betrag. Es handelte sich um eine hohe Summe, tausende Dollar. Aber am Ende der E-Mail stand, dass die Baufirma die Arbeiten gratis ausführen würde, einschließlich der Übernahme der Materialkosten. Ich könnte dir unzählige solcher Geschichten von Wundern erzählen, die geschahen, wenn ich mich entschloss, Gott zu gehorchen und einfach in allen Dingen Dank zu sagen. In unserem Christenleben haben wir so vieles verkehrt gemacht. Oft haben wir uns gefreut und gedankt, nachdem alles gut gegangen war. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel uns lehrt, und schon gar nicht ist es ein Ausdruck von Glauben. Unser Dank sollte nicht von Umständen abhängig sein, sondern vollkommen unabhängig davon, weil wir einem allmächtigen Gott dienen und wir den Anweisungen der Bibel gehorchen sollen, die uns aufträgt, immer dankbar zu sein. Es ist oft so, dass Menschen sagen, Gott ist so gut, nachdem Gutes geschehen ist. Ja, das ist er, aber das hat nichts mit Umständen zu tun. Dieses Bekenntnis sollte beständig auf unseren Herzen und Lippen sein, einfach weil er gut ist. Lass mich dir noch einen Bibelvers zeigen, den viele Pastoren nicht akzeptiert haben. Sogar auf der Bibelschule im Jahr 1982 versuchte einer meiner Lehrer mich davon zu überzeugen, dass dieser Vers nicht wörtlich genommen werden kann. Schau dir Epheser 5,20 an, wo steht: Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die aktive Form in der griechischen Grammatik, was bedeutet, es hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun, sondern ist eine Entscheidung, die wir treffen. Hier geht klar hervor, dass wir nicht nur in allen Dingen dankbar sein sollen, wie uns in Thessalonicher aufgetragen wird, sondern für alle Dinge. Menschen versuchten mich oft davon zu überzeugen, dass wir nicht für die schlimmen Dinge in unserem Leben dankbar sein sollen, sondern trotz ihnen. Ich bin nicht bereit, die Bibel zu ändern, nur weil es sich nicht gut anfühlt. Unser Leben muss sich verändern und sich den Aussagen der Bibel anpassen. Wenn du glaubst, dass Römer 8,28 wahr ist und alle Dinge zu unserem Besten wirken, dann kannst du auch für alles danken. Wenn du nicht für alles dankst, bezweifle ich, dass du wirklich glaubst, dass alles zu deinem Besten dient. Ich schließe dieses Kapitel nun in dem Vertrauen ab, dass dein Leben sich bereits verändert hat, weil du Begrenzungen aus deinem Leben entfernt und deine Art zu beten verändert hast, durch angewandten Glauben zu leben gelernt hast und es dir zur Gewohnheit gemacht hast, für alles zu danken. Der Himmel ist ein Ort des Lobens und der Danksagung ohne jegliches Jammern. Nachdem ich dorthin unterwegs bin, habe ich beschlossen, jetzt schon zu üben, wie ich dort leben werde. Es ist nicht nur eine klare biblische Anweisung, sondern bewirkt auch etwas anderes. Es löst eine Atmosphäre von Himmel auf Erden aus, was wunderbar ist. Kannst du dir vorstellen, wie diese Welt aussehen würde, wenn kein Christ sich jemals über irgendetwas beklagt, sondern stets Gott danken würde? Wir wären für diese verlorene Welt sehr anziehend. Lass uns noch eine Bibelstelle aus 1. Timotheus 2,1 anschauen, die besagt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Paulus trägt uns hier nicht nur auf, für Regierungsträger zu beten, sondern auch für sie zu danken. Paulus lebte in Zeiten von sehr korrupten Regierungen, die Christen verfolgten, und dennoch schrieb er, inspiriert vom Heiligen Geist, dass wir für sie danken sollten. Ich habe so viele Beschwerden von befreundeten Christen über korrupte und egoistische Regierungen gehört, aber niemals habe ich Dank für sie vernommen. Wir haben kein Recht dazu, über unsere Regierungen zu schimpfen, egal wie korrupt sie sind, da dies klar gegen die Lehre der Bibel verstößt. Die Gemeinde sollte Salz und Licht sein und Städte und Nationen durch die Macht des Evangeliums verändern. Bitte beteilige dich am Start meiner radikalen Bewegung von Danksagung, die eine radikale Entscheidung trifft, nicht zu jammern oder zu kritisieren, sondern in allem und für alle Dinge dankbar zu sein.